wird erzählt, dass man Menschen hat gequält. Und der Deutsche bleibt ein Knecht. Kann schon lange nicht mehr hören, schalt auf Durchzug mein Gehirn. Und der Deutsche bleibt ein Knecht. Geschichten, die man nicht vergisst, Wiedergutmachung und Beschiss. Und der Deutsche bleibt ein Knecht. Man hängt uns noch Taten an, die wir Jungen nie getan. Und der Deutsche bleibt ein Knecht. Wir haben nur Schmerzen vollbracht, was haben die Besatzer dann gemacht? Und der Deutsche bleibt ein Knecht. Das Massengrab liegt da, keiner weiß, wie viel es war. Und der Deutsche bleibt ein Knecht. Und die Deutschen brachten Schande, jetzt noch schlimmer diese Bande. Und der Deutsche bleibt ein Knecht. Und so schlimm das Dritte Reich, heute ist's auch nicht ganz leicht. Und der Deutsche bleibt ein Knecht. Bei den Deutschen zieht die Masche, bis alles selbst hier zur Asche. Und der Deutsche bleibt ein Knecht. Und der Deutsche bleibt. Und der Deutsche bleibt. Und der Deutsche bleibt ein Knecht.